Lord, Wagon, Wagon, with hope in your hearts, and you're there, the walk alone, you're there, the walk alone. Gemeinschaft ist uns kein Weg zu weit. Wir sind der Sieg, immer da und schreien laut. Hurra, sind wir auch, weil in Not schöpfen wir aus Bier und Blut. So werden getrunken und gelacht, bis wir besoffen zu Boden lacht. Jetzt extra was Spezielles für euch. Wir gehen nächstes Wochenende oder kurz vor dem Wochenende gehen wir ins Studio. Nehmen wir uns eine Mini-LP auf. Und da kommt unter dem auch ein Lied drauf, das wir jetzt spielen. Das heißt, wir tun, was wir wollen, weil uns alles scheißegal ist.